Stay. Stay ist eine Coverversion. Das Original ist von den Shakespeare Sisters. Und dieses Lied hat Thomas und mich seit unserer Jugend immer wieder begleitet. Es ist ein sehr wichtiges Lied für uns, das uns einfach persönlich sehr viel bedeutet und auch sehr gut gefällt. Es fasst das Thema, das wir bei Hinter dem Horizont aufgreifen, einfach wunderbar zusammen. Und deshalb war uns das ein großes Anliegen, diese Coverversion auch auf unserem Album zu präsentieren. Für Stay habe ich am Anfang zu Hause ganz gemütlich am Klavier experimentiert, mich selbst begleitet und auch dazu gesungen und das dann tatsächlich auch nur mit Sprachmemo aufgenommen. Trotzdem hat es eine sehr schöne und fragile Atmosphäre ergeben. Ja, gerade am Anfang hatte ich mehrere andere Varianten angeboten und schlussendlich dann doch festgestellt, dass diese ursprüngliche Idee, den Song aus einer maximalen fast Fragilität und Minimalität und Intimität entstehen zu lassen, dann doch der richtige Weg war, dem Originalsong auch gerecht zu werden. Und noch eine letzte bezaubernde Geschichte, die wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollen. Es gab dann schon verschiedene Mix-Ansätze und selbstverständlich wollte ich gerne den großen Chor hinten sehr, sehr präsent haben und sehr, sehr laut natürlich. Und Thomas dachte, dass er auch seinen Gesang natürlich noch lauter haben wollte. Und beides ist natürlich etwas schwierig. Der Christian hat gelitten. Und Thomas und ich haben dann ja drüber diskutiert und gesprochen und ja einfach überlegt, wie wir es machen wollen und was jetzt das Sinnvollste auch für das Lied ist. Und dann hatte Thomas am Telefon wirklich ein so bezauberndes Bild und er hat zu mir gesagt, schau, stell dir vor, du stehst am Altar vorne und singst diesen Chor und dann mache ich die Kirchentür auf und brüll von hinten rein. Und ja, das fand ich dann so entzückend, dass es uns alle überzeugt hat. Und ja, wenn ihr jetzt das Lied hört, bin ich sicher, auch ihr hört Thomas von der Kirchentür hinten reinbrüllen.